Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wölferadios. Ja, so ein großes Lazarett habe ich das letzte Mal gesehen, ich glaube das war im Film Vom Winde verweht. Alle irgendwie verletzt, alle irgendwie krank und jetzt kommen auch noch die großen Bayern. Darüber spreche ich unter anderem mit Mario Kottkamp von der TV-Produktionsfirma Yau Media in München und Experte für den FC Bayern. Ja, und natürlich die Frage, müsste das nicht eigentlich jetzt eine Chance sein für die jungen Spieler? Trotzdem hat Dieter Hecking in Berlin wenig gewechselt. Dazu kommen natürlich auch wie immer die Fans bei mir zu Wort und ich spreche mit Chris. Chris ist Produzent der Webserie 1945 vom VfL Wolfsburg, dem ein oder anderen ja bekannt aus YouTube und Co. Und mit ihm rede ich natürlich auch über die aktuelle Situation beim VfL. Lattenknaller. Hallo liebe Fans. Ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass ich meinen Vertrag bis 2020 verlängert habe. Ich bin überglücklich über das Ergebnis. Freue mich natürlich riesig, die nächsten Jahre hier Fußball spielen zu dürfen. In meinem Wohnzimmer mittlerweile. Und ja, ich denke, wir haben alle gemeinsam große Ziele. Und ich hoffe, wir werden die auch erreichen. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Euer Maxi. Ja, nach der Botschaft über die sozialen Plattformen des Vereins habe ich mir erstmal Pülliken Eckes Edelkirsch aufgemacht. Geile Sache, sage ich nur. Maxi Arnold, unsere Nummer 27, bleibt. 4 weitere Jahre auf alle Fälle bis 2020. Da sage ich Chapeau, da sage ich gut gemacht. Richtig klasse. Maxi ist eine unverzichtbare Identifikationsfigur aus meiner Sicht. Und gerade jetzt, wo es in der Liga nicht so läuft, wo man auch noch nicht weiß, ist man in der nächsten Saison international dabei, geschweige denn in der Champions League, so ein Zeichen zu setzen, zu sagen, wir machen zusammen weiter. Da sage ich ganz stark, da sage ich Geilomat. Und ja, Maxi ist ja auch einer der wenigen, die am Samstag wohl auflaufen können, wo keine Verletzung mehr vorliegt oder irgendwelche Krankheiten. Ihr 5 spielt jetzt 4 gegen 3. Ja, wenn wir überhaupt so viele Spieler auf den Platz bekommen. Selbst mich hat Dieter Hecking angerufen, ob ich Samstag nicht aushelfen kann. Ich musste aber absagen, denn ich habe ja, ihr hört es ja vielleicht auch so ein bisschen Rüsselpest abgekriegt. Okay, kleiner Scherz. Der Trainer selber nimmt die Situation aber sportlich. Das gehört dazu und es ist ja auch absehbar, dass der eine oder andere dann doch spätestens vielleicht gegen die Bayern wieder zurückkommt. Ja, ich denke da an Nanchu, an Kalli, an Gilavogi, an Diego Benaglio. Also das ist ja auch irgendwo auch ein Ende abzusehen. Ja, aber im Moment ist es eben dünn und trotzdem hat es die Mannschaft gerade in Gent, denke ich, aufgrund der engen Personalkiste dann trotzdem sehr gut gemacht. Sprach's und lag mit einem grippalen Infekt diese Woche leider selbst flach. Gute Besserung an dieser Stelle, auch an den Rest der Mannschaft. Man kann ja nur die Daumen drücken. Mit den Verletzten, vom Namen her, würde man Hannover 96 wahrscheinlich ganz locker vor dem Abstieg retten. Aber so ist es nun mal. Die Frage ist ja, wie gehen wir mit der Situation um, gerade im Hinblick auf das Spiel gegen Bayern? Und das wollte ich natürlich auch von den VfL-Fans wissen und habe die Frage der Woche gestellt hier im Wölferadio. Und zwar, ja, mehr Mut oder auf Nummer sicher ist die Frage. Ne? Die Liste der Verletzten ist lang und trotzdem hat Dieter Hecking ja in Berlin nur einmal ausgewechselt. Robin Knoche war das in der Schlussphase. Ist es nicht gerade jetzt der Fall, wo ganz viele Verletzte da sind, dass man verstärkt auf die Jugend setzen sollte oder auf neue Spieler wie Bruno Henrique, die mal ins kalte Wasser schmeißen und mal gucken, ob sie schwimmen können? Oder ist es gerade richtig, weil die Mannschaft sich insgesamt noch nicht so stabil zeigt, dann gerade auf die arrivierten Spieler zu setzen, um die Mannschaft auch ein Stück weit zusammenzubringen? Das wollte ich gerne wissen und da haben mir wieder ganz, ganz viele von euch geschrieben. User Ruven meint zum Beispiel, man sollte schon mal über die jungen Spieler nachdenken. Ich meine, so viel schlechter können es die doch auch nicht machen. Die können doch alle Fußball spielen und ein paar Routiniers sind doch auch noch auf dem Platz und geben sicherlich die ein oder andere Hilfestellung. User Stan ist ein bisschen skeptischer unterwegs. Er schreibt, zum einen, und das wird der Trainer am besten beurteilen können, ist es wichtig, dass der die Spieler eine gute Trainingsleistung bringt. Wenn der Abstand zu den Stammspielern zu groß ist, sollte man vielleicht lieber darauf verzichten. Bei einem Spiel wie gegen Berlin hätte ich wohl auch auf die etablierten Spieler gesetzt. Und selbst wenn die Trainingsleistung stimmt, kommt immer noch der Punkt hinzu, wie verhält sich der Spieler, wenn plötzlich 30.000 Zuschauer dabei sind? Das kann noch einmal einen extra Motivationsschub auslösen, kann aber auch genau das Gegenteil bewirken. User Polo Barelken, Das ist schon mal mein Lieblings-Nickname diese Woche. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ist der Meinung, dass es auch ohne die jungen Spieler in Berlin hätte klappen müssen. Allerdings meint er auch, dass der Trainer vor Beginn eines Spieles mehr Mut in der Aufstellung zeigen sollte. Enrique, Azawi haben anscheinend gut genug trainiert, um es im Gegensatz zu Bendtner in den Kader zu schaffen. Daher sollte einer von ihnen die Chance erhalten, auf einer Position zu spielen, die sie beherrschen. Und dafür muss der Trainer aber über seinen Schatten springen und neue Leute ausprobieren. In der ersten Halbzeit hat er viel Zeit, um sich ein Bild zu machen und wenig Risiko, die diese Aufstellung mit sich bringen würde. Jo, vielen Dank für eure Zuschrift. Meine persönliche Meinung zu dem Thema ist, dass es ein Risiko darstellen würde, wenn man jetzt verstärkt auf junge Spieler setzen würde. Gerade in den Spielen, die da jetzt kommen, Bayern oder auch gegen Gladbach und zurückliegend auch gegen Hertha, wenn man da einen jungen Spieler reinwirft und das klappt nicht, dann hat man den vielleicht verbrannt. Dann geht das Selbstvertrauen nach unten und dann hilft er uns nicht weiter. Jemanden zu integrieren, wenn es läuft und den dann, ja, ich sag mal, so aufblühen zu lassen und mitzunehmen in einer funktionierenden Mannschaft, die wir momentan noch nicht so haben. Das ist, glaube ich, der Weg, oder das wäre der Weg. Da müssen wir aber erstmal wieder hinkommen. Und man gucke sich die Situation an. André Schürrle, der ist immerhin Weltmeister, ja, und hat in England gespielt. Und was dem für eine Welle von Kritik entgegenschlägt aufgrund eines Formtiefs. Und wenn jetzt ein junger Spieler kommt, der uns nicht weiterhilft, dann kommt gleich wieder, ja, warum setzt man den ein? Der muss noch ein bisschen auf die Weide, der kann noch nicht richtig. Oder warum hat man den verpflichtet und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, und da kann ich Dieter Hecking gut verstehen, dass man dieses Risiko da im Moment nicht eingehen möchte. Und da ich nicht jeden Tag auf dem Trainingsplatz stehe, kann ich mir auch nicht anmaßen zu sagen, der und der müsste da jetzt auf alle Fälle mal auflaufen. Das muss tatsächlich das Trainerteam dann entscheiden. So habe ich mich wieder salomonisch aus der Geschichte rausgewunden. Mal gucken, wie das mein erster Gesprächspartner heute macht. VfL intern. Ja, und immer wenn diese Musik erklingt, dann wissen eingefleischte VfL-Fans genau, worum es geht. Das ist nämlich die Titelmelodie der Webisodes 1945 des VfL Wolfsburg. Tausendfach geklickt bei YouTube, muss ich euch wahrscheinlich nicht erzählen. Aber umso mehr freut es mich, dass ich den Produzenten der Sendung heute am Telefon habe. Und natürlich ist auch er VfL-Fan. Hallo Chris. Moin, Lenny. Wir haben es ja eben schon mal thematisiert. Was ist denn deine Meinung zu der verletzten Misere? Momentan sieht es nicht so gut aus. Wir sind da echt sehr eng bestückt, würde ich sagen. Eigentlich sollte man ja darauf hindeuten, dass das vielleicht eine Chance für die Jugend ist. Aber anscheinend sind unsere Jugendspieler dann doch nicht so weit. Und dann sieht man dann halt doch, wie in diesem Spiel gegen Berlin letztes Wochenende, dass die Leute dann wirklich ganz schön auf dem Zahnfleisch gehen. Champions League tut da wahrscheinlich auch nicht unbedingt dann für den Spielrhythmus das Beste bei. Und die Kräfte gehen dann irgendwann auf dem Ende zu. Glaubst du, dass das auch eine Chance sein könnte, dass die Mannschaft durch die verletzten Misere noch ein bisschen enger zusammengeschweißt wird? Sicherlich. Also ich denke schon, dass das Ganze zusammenschweißt. Ich meine, gerade dieser Punkt Zusammenschweißen ist für den VfL, denke ich, doch sehr, sehr wichtig. Denn ich denke, mental, was so gerade in der letzten Rückrunde gelaufen ist, nach dem Tod von Junior Malanda, das hat doch auch ganz schön zusammengeschweißt. Und dann auch die Energie für diese Erfolgsserie, die sie eigentlich hingelegt haben, glaube ich, dann doch irgendwie herauskatapultiert. Und man kann natürlich dieses traurige Ereignis jetzt nicht gleichsetzen mit der Situation, wie sie aktuell vorherrscht. Doch ich glaube, dass auch gerade, also jetzt traue ich auch, was mit Sebastian Jung da gerade passiert ist, der gerade wieder so richtig im Tritt war, der jetzt komplett weg ist bis zum Ende der Saison, dass man vielleicht dann doch auch irgendwie die Beine und alle Kräfte zusammennimmt, um dann auch für solche Leute dann Feuer zu geben. Und ich hoffe, dass die Mannschaft das tun wird. Und ich meine, ich bin da wirklich froher Dinge, weil wir sind ja eigentlich bekannt dafür, eine Rückrundenmannschaft zu sein. Und deswegen die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, das sind dann jetzt schon mal 6 Euro, würde ich sagen. Ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt und wir sind eine Rückrundenmannschaft. Das können wir dann ja mal in Bier umsetzen. Aber kommen wir nochmal zum Spiel gegen Hertha, du hast es angesprochen. Wie hat es dir denn insgesamt gefallen? Naja, also ich meine, es ist jetzt nicht wirklich eine Augenweide, die wir da auf den Platz bringen. Es war schon Entwicklung zu den Ergebnissen vorher zu sehen. Ich muss auch gestehen, ich habe es wirklich nur so nebenbei verfolgt, das Spiel, da ich auch sehr viele andere Sachen zu tun hatte. Und die Chancen am Ende, klar. Also ich glaube, von 100 Mal geht der Schuss von Gustavo irgendwie 99 Mal rein. Und dann gewinnst du die Kiste. Wäre natürlich ein schöner, dreckiger Sieg gewesen, der wahrscheinlich auch nochmal das Selbstbewusstsein gepusht hätte. Aber man sieht ja auch so, also ich glaube, sie haben sich nicht schlecht verkauft und letztendlich macht das Sonntag auch Mut für die nächsten Spiele. Und das nächste Spiel ist ausgerechnet gegen den FC Bayern. Da gehen ja viele davon aus, dass es nur um die Höhe der Niederlage geht mittlerweile. Wie siehst du das? Was macht dir denn Hoffnung gegen die Bayern? Ja, das ist eine gute Frage. Das Spiel gegen Bayern, ja. Also ich sehe es ja als vermeintliches Spiel außerhalb der Konkurrenz an. Weil ich meine, gegen Bayern kann man nie wirklich schätzen, was passiert. Also ich glaube auch nicht, dass irgendjemand dieses grandiose 4-1 auf der letzten Saison irgendwie auf dem Zettel hatte. Also das ist für mich immer eine Wundertüte. Natürlich ist es schön, dass man sieht auf jeden Fall, dass die Mannschaft jedes Mal wieder aufs Neue extrem und besonders motiviert ist gegen den FC Bayern München, was vielleicht so ein bisschen gleichzusetzen ist wie mit der Motivation in der Champions League. Das ist vielleicht auch nochmal, um auf die Frage davor anzuknüpfen, für mich auch ein bisschen schade, dass man das so ein bisschen in der Bundesliga vermisst, diese Motivation, die die Leute dann an den Tag bringen. Und aber vielleicht ist ja auch gerade diese Situation, in der wir gerade stecken mit den vielen Verletzten, vielleicht gibt das ja nochmal so einen extra Schwung. Und man sagt ja auch immer, ein geschlagener Boxer, der taumelt, der schlägt härter zurück, als man denkt. Die letzten Spiele waren ja auch nicht so verkehrt. 2 Siege, 1 Unentschieden. Jetzt hast du es gerade angesprochen, aber diese Einstellungsgeschichte, woran liegt das denn, dass man insbesondere in der Bundesliga nicht immer das auf den Platz gebracht hat, was man kann? Ja, es ist wahrscheinlich sehr schwer, wirklich im Einzelnen für jeden Spieler zu begründen. Aber ich denke schon, dass gerade die Nationalspieler, die dazu plötzlich zu uns gekommen sind, natürlich auch mit der Hoffnung und mit der Strahlkraft der Champions League hergelockt worden nach Wolfsburg. Und ich meine, das ist dann wirklich für die ein Präsentierteller. Und dort kann ein junger Spieler wie beispielsweise Julian Draxler wirklich auf sich aufmerksam machen und dann auch zeigen, was wirklich in ihm steckt. Und ich glaube, das hat ja auch dann hinterher die ganze Presse, die dann ihn wirklich hochgelobt hat. Also das ging für ihn wahrscheinlich recht gut runter. Also das verträgt er, glaube ich, ganz gut. Ist natürlich jetzt im Alltagsgeschäft dann auch wieder schwer, sich da immer wieder und immer wieder zu motivieren. Ich meine, gerade, man darf ja auch nicht vergessen, Julian Draxler stand auch im Kader der Weltmeister und hat damit eigentlich schon den für sich persönlich größten Titel gewonnen, den man als Einzelspieler gewinnen kann. Und und man merkt, dass sie so langsam da reinkommen und ich auch so als Mannschaft zusammenwachsen. Aber es ist wirklich noch ein weiter Weg. Und ich denke, gerade nach der letzten Saison, wo gerade der als Motivator immer wieder Kevin De Bruyne die ganze Mannschaft mitgerissen hat, da muss man irgendwie hinkommen und das alles irgendwie dann auf mehreren Schultern verteilen, was ja auch am Anfang der Saison so angekündigt war. Und man darf da jetzt einfach nicht erwarten, dass da 1-1 die gleiche Saison gespielt wird. Ne? Dann wollen wir hoffen, dass das Spiel gegen Bayern so eine Art Präsentierteller ist. Wie müsste denn gespielt werden, so taktischer Natur? Naja, also ich meine, man hat ja im DFB-Pokal gesehen, dass man erst probiert hat, sie so ein bisschen hinten reinzustellen, die Bayern erstmal ein bisschen kommen lassen hat. Das ging ganz klar nach hinten los. Deswegen sollte man da wirklich mit offenem Visier reingehen, so wie es auch damals beim glorreichen 4-1 der Fall war, wo man wirklich dann auch gleich von Anfang an probiert hat, ein Tor zu erzielen und in Führung zu gehen, was ja dann auch glücklicherweise durch Bastos geklappt hat. Deswegen ist eigentlich die einzige Marschroute, um gegen Bayern irgendwie zu bestehen. Ein schnelles Führungstor schießen, die ein wenig probieren aus dem Konzept, auch wenn es eigentlich nicht möglich ist, zu bringen. Und ja, dann nachlegen, nachlegen und nachlegen. Dann zahle ich jetzt mal die nächsten 3 €, das Herz in beide Hände nehmen also. Ja, ich meine, man hat ja nichts zu verlieren in diesem Spiel, also warum denn nicht? Kommen wir mal zu eurer Webserie 1945, da gibt es ja schon ein paar Folgen zu. Was habt ihr denn für Reaktionen darauf erhalten bislang? Ich denke mal, das Feedback insgesamt, was bei uns ankam, war durchaus gut. Klar kamen immer wieder so ein paar kleine Verbesserungsvorschläge, die ich auch gerne annehme. Denn ich meine, ich finde, also es ist auch so, wie es jetzt ist, vom ganzen Konzept her noch nicht perfekt. Und wir arbeiten ja auch und wachsen ja auch zusammen, genauso wie die Mannschaft wahrscheinlich. Also klar gibt es auch Leute, die dann damit gar nichts anfangen können. Aber das ist ja immer so, ne? Also wenn du eine breite Masse erreichen willst, du schaffst es ja nie, alle unter einen Nenner zu bringen. Und deswegen bin ich eigentlich so, wie es jetzt gelaufen ist, mit dem Feedback durchaus zufrieden. Und ich denke, die Herren beim VfL auch. Also von daher können wir uns eigentlich nicht beschweren. Was ist für dich das Besondere an dem Format? Zunächst einmal sind wir beim VfL Wolfsburg der einzige Verein in der Bundesliga, der so ein Format anbietet, was ja dann schon mal einen sehr individuellen Charakter hat. Man kann halt natürlich gucken, dass man, was eigentlich mein Wunsch ist, auch die Stadt Wolfsburg einfach noch ein bisschen mehr in Szene setzt, so ein bisschen weggeht eigentlich von den nur originalen Schauplätzen, die rund um das Stadion herum sind, so, um halt wirklich auch diese ganze Basis, die dahinter steht, ein bisschen mehr zu repräsentieren in dieser Serie. Und das ist eigentlich das, wo ich hin will. Was habt ihr für die Webserie noch weiter geplant? Kannst du da schon mal spoilern? Da will ich noch gar nicht so viel zu sagen, weil ich das selber auch noch gar nicht weiß. Ist natürlich wirklich so, dass immer eine finanzielle Frage ist. Ich wünsche mir natürlich, dass das alles so ein bisschen, ich sage mal, dass wir eine höhere Frequenz reinkriegen, dass wir die Folgen schneller bringen können, weil momentan läuft es so ein bisschen, also sehr überraschend, wann mal eine neue Folge rauskommt. Manchmal ist ein Monat dazwischen, manchmal zwei Wochen, manchmal sind drei Monate dazwischen und so kriegt man natürlich keine richtige Kontinuität da rein. Das ist so das, was ich jetzt angehen werde und was natürlich auch mit den Leuten sprechen werde, dass man da vielleicht hinkommt, dass man da wirklich einfach, wie ich schon meinte, eine höhere Frequenz anbieten kann. Aber die Cameo-Auftritte der Spieler, so wie von Robin Knoche vor Weihnachten, das wird doch bestimmt so weitergehen. Das ist ja so ein bisschen das Salz in der Suppe, richtig? Ja, das ist schon so gewünscht und gewollt und ich denke, es tut dem Ganzen auch gut, auf jeden Fall. Ein möglicher Kandidat wäre ja Max Kruse, der hatte ja sich ein bisschen geoutet, dass er ein großer Fan der Serie Bachelor ist. Ja, jetzt haben wir beide mal Fußball gespielt, wenn dann so eine Geschichte über einen bekannt wird. Ich glaube, da geht's in der Kabine gut her, da wird doch bestimmt gelästert. Was meinst du, was wird da so gesagt in der Kabine? Herzlichen Glückwunsch zum Wanderpokal oder wie muss ich mir das vorstellen, was glaubst du jetzt? Boah, das ist eine gute Frage. Ich meine, das sind ja am Ende sind die Kicker ja auch alles Jugendliche und ich glaube, da geht's dann, also die gehen da ja auch jetzt nicht irgendwie mit ich sage mal, versteckt hinter irgendeiner Rüstung raus und sind dann da auch offen und ehrlich. Und ich glaube, die flachsen dann da auch in der Kabine und da fallen dann auch mitunter mal ein paar derbe Sprüche. Also da würde ich mir jetzt auch so nichts vormachen. Letzte Frage nochmal zum Sportlichen. Wir warten ja schwere Aufgaben auf uns. Bayern, dann müssen wir nach Hannover. Gladbach wird dann auch wieder ein direktes Duell um die europäischen Plätze. Wo landet denn der VfL? Schau doch da mal in die Glaskugel, bitte. Ja, ich meine, realistisch gesehen werden die nächsten Partien auf jeden Fall schon so ein bisschen die Weichen stellen, weil es sind eigentlich auch immer so die entscheidenden Partien, bei denen sich der VfL sehr schwer tut. Gerade Hannover ist so ein Meilenstein, glaube ich. Wir sind ja dann auch oft der Aufbaugegner für solche Teams. Leider Gottes. Und ich habe eine Karte, ich gucke es mir im Stadion an. Also die Hoffnung habe ich nicht aufgegeben, dass wir da was reißen können. Und je nachdem, wie es dann weitergeht, wie eingangs erwähnt, wir sind eine Rückrundenmannschaft und ich sehe uns auf jeden Fall in der Euroleague, also Champions League wird ganz, ganz eng. Ich denke mal, am Ende landen wir auf Platz 5. Ja, besser als wie nix, sagt man da, wo ich herkomme. Das war Chris, Produzent der Webserie 1945 des VfL Wolfsburg. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne, Lenny. Kurzpassspiel. Ja, das ging so ein bisschen in die Hose von Didier Deschamps. Der ist, wer das nicht weiß, französischer Nationaltrainer. Der wollte sich einen Spieler beobachten, und zwar Kalidou Koulibaly vom SSC Neapel und hat gedacht, den könnte ich doch mal nominieren für die EM. Was der Didier nicht wusste, ja, leider hat der Koulibaly sich schon festgespielt für den Senegal, weil er mal für den Afrika-Cup da angetreten ist, zumindest in der Quali. Ja, muss dem Didier jetzt nicht sonderlich peinlich sein, denn Spieler beobachten oder verpflichten und hinterher gar nicht gebrauchen können, so funktioniert ja die Einkaufspolitik bei Hannover 96 auch. Den Fehlschuss der Woche hat sich ja unser Edin Dzeko, unser Meisterheld, geleistet im Trikot von AS Rom. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich gesehen haben. Ja, er hat den Ball aus, na lass uns zu seiner Ehrenrettung sagen, aus anderthalb Metern völlig frei nicht über die Linie gebracht. Ja, gelernt ist halt gelernt. Er wollte halt nochmal zu Graphit abspielen. In Hollywood ist ein neuer Film in Planung, nämlich über das Leben von Bruce Lee. Beste Aussichten auf die Hauptrolle hat Bayerns Rafinha. Ja, Mensch, du, nach dem Ellbogenschlag, der Junge, da gibt es normalerweise 6 Spiele Sperre. Aber, ja, um im Filmjargon zu bleiben, ich glaube, selbst wenn Hannibal Lecter damals ein Bayern-Trikot getragen hätte, dann hätte er nur Sozialstunden ableisten müssen. Ebenfalls für Aufregung hat die Aktion von Jerome Boateng gesorgt, momentan er verletzt. Da ist er angetreten bei der Eröffnung eines Adidas-Stores. Adidas ist Sponsor bei Bayern, wissen wir ja. da ist er angetreten mit einer Jogginghose von Nike. Jo, da war Adidas aber voll erfreut, dass der Jerome da mit einer Nike-Hose gekommen ist. Ja, bei Bayern wundert man sich, wenn ein Fußballer in der falschen Jogginghose steckt. Und beim HSV, da wundert man sich, wenn in der Jogginghose überhaupt ein Fußballer steckt. Kombinationsspiel. Ja, und die Bayern bleiben natürlich Thema. Am Samstag kommt es zum Spiel in Wolfsburg. Da kommt er, der Rekordmeister. Der Vor-Vor-Vor-Vormeister, der Vor-Vor-Meister, der zukünftige Meister, was weiß ich alles. Irgendwie ein bisschen langweilig, aber trotzdem wollen wir über das Spiel reden. Und das tue ich sehr gerne mit Mario Kottkamp von der TV-Produktionsfirma Yau Media in München und Experte für den FC Bayern. Hallo Mario. Hallo. Du machst ja Fernsehbeiträge, unter anderem für ZDF Sportreportage, hast mit Lothar Matthäus jetzt gedreht, der Bayern-Legende, und warst vor kurzem auch in Wolfsburg für Sky und hast dort mit Klaus Allofs gesprochen. Was hat er denn für einen Eindruck auf dich gemacht? Also das war vor dem Spiel gegen Genk und ich hatte eigentlich einen positiven Eindruck. Sehr aufgeräumt, sehr klar, wie er immer ist. Natürlich holt er auch immer gerne lang aus bei seinen Antworten, aber ich hatte den Eindruck, nach dem Interview, die Wolfsburger wissen immer noch, was sie tun, auch wenn die sportliche Situation vielleicht nicht so ist, wie sie sich das vorstellen. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass sie an ihrem Weg weiter festhalten. Der ging ist der richtige Mann und die Einkäufe seien auch richtig. So hat es mir Alofs zumindest erzählt. Und wie ist deine Meinung dazu? Also das Spiel gegen Genk war klasse, zumindest sagen wir mal 70 Minuten. Das muss man wirklich sagen. Die Leistungen sind aber sehr inkonstant in der Saison, wie ich finde. In der Bundesliga hinken sie weit hinter dem, was ich eigentlich erwartet hatte, zurück. Das liegt allen voran daran, dass ich glaube, dass die Mannschaft ein Mentalitätsproblem hat. Das heißt, ein richtiger Leithammel, ein Führungsspieler fehlt mir da, wenn man mal die Positionen durchgeht. Das kann natürlich ein Benaglio sein, das kann ein Gustavo sein, das kann auch ein Dost sein, aber Gustavo war die ganze Hinserie verletzt, das hat Alofs auch nochmal betont, fällt also diese dementsprechend aus. Benaglio ist es nicht als Typ. Und die anderen Leute, die drumherum sitzen, denen fehlt es auch so. Und die Neuzugänge, Draxler, Kruse und Schürrle, nehmen wir mal die drei, die funktionieren alle noch nicht wie gewünscht. Das hat auch Alofs selbst so eindeutig betont. Kommen wir mal zum Spiel gegen die Bayern. Jetzt ist es ja so, dass man in München die vierte Schale hintereinander feiern wird. Ist das denn für die Fans dort überhaupt noch was Besonderes? Also ich wohne ja in München seit mittlerweile über 4 Jahren und dementsprechend habe ich natürlich viele Bayern-Fans in meinem Umfeld. Und ich muss sagen, ja, wenn man in der Arena ist, da ist schon das ein oder andere Spiel, wo man auch selber als Fan sagt, Donnerwetter, ist das langweilig. Das muss man so konstatieren. Die Stimmung dort ist ja sowieso nie die beste. Aber das ist alles so, man ist sehr gewohnt daran, dass man schon gewinnt. Also man geht mittlerweile in ein Spiel als Bayern-Fan und sagt, wie hoch gewinnen wir denn heute? Also ein Unentschieden ist quasi schon eine Niederlage. Deswegen ist da so ein bisschen Gewohnheitssache mittlerweile drin. Es ist immer ein bisschen anders bei den Champions-League-Spielen. Letztes Jahr gegen Man City, kann ich mich erinnern, da gibt es dann auch mal gute Stimmungen in der Arena und da sind auch die Fans dann positiver. Aber in der Bundesliga ist man schon relativ sicher, dass das Ding so smooth nach Hause läuft. Also ja, so die richtige Euphorie kommt da nicht auf, muss man leider sagen. Das ist so. Was macht denn Bayern so stark aus deiner Sicht? Ich glaube, dass es einfach die Tatsache ist, dass Pep der Mannschaft in 2,5 Jahren beigebracht hat, sehr flexibel zu sein, auf alle möglichen Eventualitäten im Spiel reagieren zu können. Das heißt also, man kann ja selbst die Experten bei Sky sind nicht in der Lage, die Aufstellung taktischer Art von Pep vorm Spiel vorauszusagen, weil er jedes Mal anders spielt. Er stellt im Spiel 3-4 Mal seine Taktik um, Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, I don't know. Und diese Flexibilität auch bei den einzelnen Spielern, wenn man sieht, auf welchen Positionen sie auf einmal alle spielen müssen, auch aufgrund von Verletzungen. Dann spielt ein Kimmich in der Innenverteidigung, spielt da seit Wochen sensationell, wie ich finde. Ein Alaba, da muss man gar nicht fragen, gibt es eigentlich irgendeine Position, die er nicht spielen kann? Vielleicht Torwart. Aber das ist die große Stärke der Bayern. Und eben auch dieser Kader. Also sie haben mittlerweile halt 20 Weltklasse-Spieler da und das ist nicht übertrieben. Und deswegen sind sie in der Lage, Verletzungen zu kompensieren. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied auch zu Wolfsburg. Wenn ich da anknüpfen darf, dass da eben so entscheidende Spieler wie Gustavo nicht 1:1 ersetzbar sind. Bei den Bayern ist aber fast jeder 1:1 ersetzbar. Ich nehme einen raus, aber das liegt daran, weil ich einfach ein großer Fan von ihm bin, das ist Thiago. Also Thiago ist wahrscheinlich der Schlüsselspieler in den entscheidenden Spielen bei Bayern. Er wird bei so Spielen wie gegen Darmstadt gar nicht eingesetzt momentan. Wenn es um was geht, dann setzt Pep auf seinen Schlüsselspieler und das ist für mich einer der besten Spieler, die je in der Bundesliga gespielt haben. Wenn du Dieter Hecking wärst, wie würdest du denn gegen die Bayern spielen lassen? Das haben sich ja schon alle anderen Trainer auch gefragt. Also am besten hat es Armin Fee die Saison mal hingekriegt. Ich glaube, er hat mit einer 6er, teilweise 7er Kette gespielt, hat 0-0 sich ermauert. Ist aber nicht die Spielweise von Wolfsburg. Das wollen die Fußballfans eigentlich auch nicht sehen. Ich finde, es ist ein probates Mittel und das ist das Einzige, wie man die Bayern schlagen kann. Wenn man sich hinten reinstellt, kompakt steht, zusieht, dass man nicht ins offene Messer läuft und ab und an Nadelstiche über Konter setzt. Und das haben auch die Gladbacher wunderbar hinbekommen beim Sieg. Sie haben es auch geschafft, mit einer etwas ungewöhnlichen Taktik zu spielen, sehr defensiv, und die Konter haben gesessen. Und wenn die Bayern dann keinen guten Tag erwischen, dann kann man sie schlagen. An einem normalen Tag kann man sie nicht schlagen. Da trifft sich ja super, dass Wolfsburg noch kein Kontertor diese Saison gemacht hat. Naja, gut, aber grundsätzlich liegt das Heil bei dir in der absoluten Defensive, höre ich daraus. Ja, eindeutig. Also das haben viele Spiele bewiesen, dass das ist, wo die Bayern nicht mit klarkommen. Eine andere Sache mögen sie nicht, wenn sie vorne attackiert werden. Da aber den Spagat zu finden, ist natürlich schwierig. Und wenn du voll drauf gehst, musst du auch dementsprechend eine fitte Mannschaft haben, die das halt 90 Minuten durchhält. Es haben viele versucht, in München auch bei Auswärtsspielen vorne zu attackieren. Das geht dann 70 Minuten gut und die Bayern wissen, irgendwann machen sie ein Tor. Und man muss eigentlich gegen Bayern eigentlich davon ausgehen, dass man 2 oder 3 Tore schießt, weil 1 oder 2 bekommt man eigentlich. Das heißt also, eine saubere Defensive und dann die schnellen Konter, dann ist da was möglich. Das hat ja auch das Spiel letztes Jahr bewiesen. Gut, letztes Jahr war der VfL eine andere Mannschaft, aber beim Rückrundenauftakt in Wolfsburg war ich letztes Jahr im Stadion und da gab es einen klaren, verdienten Sieger und der hieß Wolfsburg. Da war allerdings auch noch ein De Bruyne im Kader. Das ist natürlich jetzt auch ein, wie ich finde, nicht kompensiert worden, dieser Abgang. Das hat auch Herr Alofs immer so bestätigt in allen Gesprächen, die ich mit ihm hatte jetzt in letzter Zeit. Jetzt hast du die Leistung von Pep Guardiola sehr, sehr wertschätzend hervorgehoben. Es gibt aber auch andere Stimmen in München. Ich erinnere mich da an Plakate von den Bayern-Fans. Pep war nie unser Ding. Kannst du dir vorstellen, dass wenn das schiefgehen sollte in der Champions League und man nicht das Finale erreicht, dass man doch sich vorzeitig trennt? Das glaube ich nicht. Also die Sache ist jetzt so in trockene Bahnen und trockene Tücher gelegt, dass man die Saison auf jeden Fall zu Ende spielen wird, selbst wenn es jetzt gegen Juve, was durchaus möglich ist, ein frühes Aus gibt. Da wird es keinen vorzeitigen Abschied geben. Die Situation mit Guardiola ist so ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite finde ich, dass er innerhalb von 2,5 Jahren die Mannschaft auf ein neues Niveau geschoben hat, spielerisch und taktisch, auch jeden einzelnen Spieler besser gemacht hat, was Herr Klinsmann immer großspurig angekündigt hat, aber bei ihm hat es nicht funktioniert. Bei Pep kann man das eindeutig so sagen. Da gibt es wenige Ausnahmen. Auf der anderen Seite ist es so, und das haben auch große Zeitungen geschrieben in letzter Zeit, unter anderem die Sportbild. Guardiola funktioniert als Ich-AG. Er sieht das als Projekt. Das wird er jetzt auch in Manchester so tun. Er hat das 3 Jahre angelegt, dieses Projekt, und wollte in 3 Jahren einen Fortschritt sehen. Aber er wird nie mit dem Herzen bei einem Verein sein, der nicht FC Barcelona heißt. Und da sind die Bayern schon ein bisschen enttäuscht, das merkt man. Auch die Fans natürlich, er hat nie begriffen. Er hat eine eigene Pressearbeit eingeführt in München, an die sich jeder gewöhnen musste. Bis heute haben sich die Journalisten nicht dran gewöhnt, aber man muss es halt akzeptieren. Aber er wird nie, es sei denn, er gewinnt jetzt alle 3 Titel dieses Jahr, dann kann es sein, dass er in eine Riege mit Hitzfeld und Heinkes aufrückt, aber von der Beliebtheit wird er nie diese Trainer erreichen, nie bei den Fans, weil er einfach ein anderer Typ war und unannahbar sein eigenes Ding durchgezogen hat. Aber eine vorzeitige Trennung halte ich für ausgeschlossen. Beliebtheit ist ein gutes Stichwort. In der kommenden Woche wird ja Uli Hoeneß, der bei den Fans der Bayern immer noch hoch im Kurs steht, vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Welche Rolle wird er denn bei den Bayern demnächst wieder übernehmen? Es ist immer noch nicht ganz klar, weil er selber gesagt hat, dass er jetzt erstmal 4-5 Monate Auszeit nimmt und Urlaub macht. Meine persönliche Meinung ist, sie werden ihn wieder zum Präsidenten wählen und er wird es nochmal machen, weil er sich selber was beweisen will. Ob ich das den richtigen Weg finde, weiß ich nicht. Ich habe da, was dies angeht, eine etwas gespaltene Meinung. Natürlich ist er für diesen Verein unverzichtbar, keine Frage. Aber ja, also ich finde, dass er schon sehr, sehr glimpflich dabei davon gekommen ist, mit dem, was er jetzt eigentlich getan hat. Wenn man überlegt, dass es vermutlich über 30 Millionen waren, die er den deutschen Staat irgendwo vorenthalten hat, finde ich, ist es sehr glimpflich abgelaufen und man hat so ein bisschen den Eindruck um diese Person herum, dass so ein gewisses Märtyrertum entstanden ist, was ich persönlich überhaupt nicht verstehen kann. Also für mich war die Strafe zu wenig und ich kann es auch nicht verstehen, wenn er wieder Präsident wird. Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Ich glaube aber, er wird wieder Präsident. Werden dann nochmal sportlich zum Schluss. Wie wird in München der VfL Wolfsburg gesehen? Jetzt hatte man ja gedacht, der VfL könnte so ein bisschen zur zweiten Kraft im deutschen Fußball aufsteigen. Hat man das in München registriert oder ist dieses Mir San Mir so ausgeprägt, dass man sagt, ja, wir werden eh Erster und wer da hinter uns Zweiter wird, ist auch egal? Also grundsätzlich haben die Bayern genau diese Einstellung. Sie schauen auf sich und auf niemanden, schon gar nicht in der Bundesliga. Wenn, dann vergleichen sie sich international mit Barcelona, mit Real Madrid, mit Manchester United, das ist die Flughöhe der Bayern. Bundesliga haben sie, auch wenn sie das offiziell nie sagen würden, aber ja, also da sehen sie nicht wirklich große Konkurrenz. Das Einzige, was sie wirklich immer sehen, auch die Fans, ist Borussia Dortmund. Das ist immer noch das große imaginäre Feindbild, in Anführungsstrichen. Das merkt man an allen Ecken und Enden. Alle anderen Vereine, nein. Die Leistung des VfL Wolfsburg wurde letztes Jahr toleriert, anerkannt, auch für gut befunden, das ist oft genug gesagt worden von den Beteiligten. Aber mit den Abgängen, die da waren in Wolfsburg, glaube ich, waren die Bayern schon relativ sicher, dass es dieses Jahr kein Konkurrent sein wird. Und sie sind einfach auch so aufgestellt, dass sie halt sagen, es ist uns eigentlich im Grunde egal, wer da hinter uns einläuft. Wir werden Erster und alle anderen interessieren uns nicht. Das ist das, was sie über 40, 50 Jahre so stark gemacht hat. Das ist das, was anderen Vereinen ein bisschen fehlt, wie ich finde, hier und da. Das einfache Selbstbewusstsein zu sagen, wir sind es halt. Das kann sich das nicht jeder leisten, aber so ist die Einstellung. Also mit Verlaub, über den VfL Wolfsburg wird da im Augenblick nicht wirklich geredet in München. Ja, kommt vielleicht mal wieder. Aber wie geht's denn aus am Samstag aus deiner Sicht? Ich glaube, dass die Bayern gewinnen und zwar 3-1. Ja, erhoffen tue ich mir natürlich was anderes, aber das werden wir dann Samstag ja sehen. Das war Mario Kottkamp von der TV-Produktionsfirma Yau Media in München und Experte für den FC Bayern. Danke für das Gespräch. Danke auch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Ein VfL Wolfsburg-Fan, ein 96er und ein Eintracht Braunschweig-Fan werden zum Tode verurteilt. Durch Erschießen. Und kurz bevor das Erschießungskommando antritt, sprechen die drei nochmal miteinander und der Wolfsburger sagt, ah, du, ich habe da einen ganz besonderen Trick. Schaut mal her, mal gucken, das muss funktionieren. So, geht vor das Erschießungskommando und der Kommandeur sagt, anlegen! Und da schreit der Wolfsburger, Erdbeben! Und tatsächlich, die Soldaten lassen die Waffen fallen, alle rennen durcheinander und der Wolfsburger kann fliehen. Denkt sich der 96er, das kann ich auch. So, ne? Erschießungskommando tritt wieder an. Ne? Kommandeur ruft, anlegen! Und der 96er ruft, Sturmflut! Und es funktioniert wieder. Die Soldaten lassen die Waffen fallen, rennen wie aufgescheuchte Hühner durcheinander. In dem Trubel kann der 96er verschwinden. Sagt sich der Braunschweiger. Und die beiden können. Das kann ich doch erst recht. So, Erschießungskommando tritt wieder an. Kommandeur sagt, anlegen! Da ruft der Braunschweiger, Feuer! Ja, das war's auch schon wieder, liebe Freunde, mit der heutigen Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mir schreiben möchtet, dann tut dies bei wolfsblog.de, dann tut es bei mir auf der Facebook-Seite. Schreibt mir, was euch gefallen hat. Schreibt auch vielleicht auch, wenn euch was nicht gefallen hat. Immer, immer her damit. Das werden wir dann hier durchdiskutieren. Jetzt heißt es Daumen drücken für das Spiel gegen Bayern. Es wäre ja historisch, wenn man ausgerechnet mit einem Sieg über die Übermannschaft an Eintracht Braunschweig in der ewigen Bundesliga-Tabelle vorbeiziehen würde. Das war's für diese Woche. Ich sag mal, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Ich kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL.